zunächst einmal das 20-jährige Jubiläum von Detective Conan oder Happy Birthday, Detective Conan. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten News-Podcast im Jahr 2016 und nicht erschrecken, das ist erst der erste Podcast in diesem Jahr, wie immer die Nummerierung Nummer 2, weil wir jetzt schon im Februar sind. In den folgenden Monaten kommen halt die darauffolgenden Podcasts und auch unsere Themen-Podcasts natürlich wieder zurück. Und heute bespreche ich diesen News-Podcast nicht alleine, denn mit dabei ist auch unser Stargast, ewiger Stargast, Kevin. Hallo Kevin. Hallo Philipp, hallo alle anderen, hallo liebe Zuhörer. Und mit dabei ist auch, wie gewohnt, Olli. Hallo Olli. Hallo Philipp, hallo Kevin, hallo liebe Hörer. Frohes neues Jahr noch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich auf ein mystisches und magisches Jahr mit euch. Ja, Magic Kaito. Magic Movie. Genau. Ja, und mit dabei ist heute auch, last but not least, Lasse. Hallo Lasse. Moin moin, hallo alle zusammen. Schön wieder dabei zu sein. Schön, dass wir wieder da sind. Genau, zu viert bestreiten wir heute die aktuelle News-Podcast-Runde. Wir sprechen ja heute zwei Monate, einmal die News aus dem Dezember 2015 und aus dem Januar 2016. Ganz brandaktuelle Informationen haben wir da für euch, außer aus dem Dezember. Die sind ja schon ein bisschen älter, letztes Jahr. Und wir beginnen mit einem Hinweis auf den Conancast. Da hatten wir letztes Jahr noch einen Themen-Podcast veröffentlicht, den Jahresrückblick, das war der Themen-Podcast Nummer 90. Conan, EMA, Emotion, unser Jahresrückblick 2015 mit allen Informationen über das letzte Jahr. Falls ihr mal wissen wollt, was da so passiert ist im letzten Jahr, könnt ihr da gerne mal reinhören. Viele spannende Themen, ging unter anderem um den Flughafen, der umbenannt wurde, um mögliche neue Detective Conan Folgen, wo wir heute auch noch drauf eingehen werden. Und Aoyama im Krankenhaus. Aoyama im Krankenhaus, Conan Krimi Sommer war ja letztes Jahr. Also all das, wenn ihr das nochmal Revue passieren lassen wollt, nicht im Regen, sondern in einem Conancast, dann gerne dort reinhören. Gut, dann gehen wir auch schon direkt über zum Anime in Deutschland. Unser erster Themenbereich hier heute, wie gewohnt. Danach kommt dann ja der Manga in Deutschland, die spoilerfreie Zone, der Anime in Japan ohne Kevin und auch der Manga in Japan ohne Kevin. Wir beginnen jetzt mit dem Anime in Deutschland und da haben wir zunächst einige Informationen zu Magic Kaito Kid the Phantom Thief. Das ist ja die neue oder die alte neue Serie, die jetzt bei Kase erscheint von Januar bis Mai 2016. Und Ende Januar, wann war das, 19. 20. waren die ersten Folgen schon bei Anime On Demand verfügbar. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ja genau, also ab 16. 17. Januar waren die Folgen schon verfügbar bei Anime On Demand. Für seltsamerweise nur 99 Cent zum Kaufen oder einmal 2,99 €, wenn man diese für 48 Stunden leihen möchte, also... Da hat sich bei Anime On Demand ein Fehler eingeschlichen, welchen ich, dreist wie ich bin, sofort ausgenutzt habe, sodass ich mir für 1,98 € zwei Folgen gekauft habe. Genau, die erste ist ja für alle, die ein Anime On Demand Konto haben, kostenlos. Genau. Kann sich also jeder dort anschauen. Die komplette erste Folge in SD und sogar in HD. Also wunderbar, sogar in Blu-ray-Format. Qualität, kostenlos, einfach mal die erste Folge und die Synchro reinschauen, reinhören. Es kostet auch nichts, wenn man sich bei Anime On Demand anmeldet. Man braucht nur eine E-Mail-Adresse und einen Nickname und muss sich ein Passwort ausdenken. Und schon kann es gucken, losgehen. Genau. Yeah! Kostenlos, kostenfrei. Schön. Ja, was gibt's noch zu sagen? Mittlerweile haben sie den Fehler natürlich behoben, erstens. Oh. Sodass eine Folge wieder 3 € kostet, beziehungsweise zum Verleih für 48 Stunden 1 € ungefähr. Und... Wir haben uns natürlich auch noch die Folgen angesehen. Davor aber kam ja noch ein Trailer heraus, sogar zwei Trailer, die euch die Synchro und den Inhalt ein wenig näher bringen, sofern ihr nicht eine ganze Folge ansehen mögt. Oder aber, wir gehen noch einen Schritt weiter, denn wir haben nämlich auch die offizielle Liste der Synchronsprecher exklusiv enthüllt. Unter anderem Kaito Kuruma, Aoko Nakamori, Akako, Ginzo Nakamori, Jin, Toichi und Kenko Momoi, die könnt ihr alle bei uns auf der Seite nachlesen. Das Wichtigste verraten wir natürlich auch hier. Sven Gerhardt ist der Nakamori. Nicht gut. Also das Wichtigste ist eigentlich natürlich, dass Kaito Kuruma bzw. Kid von Julia Agesh gesprochen wird, aber Sven Gerhardt ist auch eine Erwähnung wert, definitiv. Ja, und ich muss noch mal was zum Trailer sagen, der veröffentlicht wurde. Also ich bin da, ein großer Fan von Trailern, aber dieser war leider sehr unaussagekräftig oder was man dazu sagt, sehr allgemein gehalten. Man konnte gar nicht in die Synchro richtig reinhören, sondern einfach nur ein bisschen Überblick bekommen, was denn Magic Kaito ist. Und ich denke mal, die meisten, die Magic Kaito kennen oder kaufen, die wissen ja schon, was es ist. Demnach wäre es dort, glaube ich, sinnvoller gewesen, auf die Synchronisation ein bisschen einzugehen. Aber man konnte dort kaum was davon hören, fand ich ein bisschen schade. Das kann man aber auch positiv sehen, in dem Sinne, weil man ja Kaito Kid aus dem Detektiv Conan Anime, 333 Personen, ja nur so mal gesehen hat, ohne zu wissen, was macht er eigentlich, wo kommt er her und warum geht er eigentlich auf Liebesjagd. In der Hinsicht waren die Trailer zumindest mal eine kleinere Erklärung. Ja, aber ich finde auch, dass die Synchronsprecher wirklich sehr wichtig sind, weil es ist ja schon mal in Japan ausgestrahlt worden. Von daher könnte man die Episoden kennen, auch weil wir in unseren Cast darüber berichtet haben. Ja, ich denke mal, ein Großteil der Fans, die sich die DVDs oder Blu-rays kaufen, kennen die Folgen auch schon. Also gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und auch für mich persönlich war halt die Synchronisation sehr wichtig, weil ein Anime ohne gute und passende Synchronsprecher, das ist leider nur das halbe Erlebnis. Von daher war auch ich sehr gespannt auf die Synchronsprecher und war sehr froh, dann diese Liste auch bei uns sehen zu dürfen. Ja, geht gleich weiter. Seit dem 29. Januar ist ja dann auch die erste Volume im Handel erhältlich, also auch auf DVD und Blu-ray, wer mag, in einem hübschen Sammelschuber. Jetzt die Frage an euch, was sagt ihr zu dem Sammelschuber? Und wie fandet ihr die Episoden? Ja, also ich fange da gleich mal an. Ich habe sie mir ja dann zugelegt, die Blu-ray, muss ich sagen, weil, ja, ich habe gedacht, Kaito Kid als Julien Hagesh, das war ja schon vorher bekannt und war für mich dann auch ein wichtiger Grund, deshalb das auch zu kaufen und gerade auch, weil ja von Kaito und Conan generell recht wenig an Animes hier nach Deutschland kommt und man weiß ja auch, es ist abgeschlossen und ja, da war ich sehr erpicht darauf, mir die DVD oder die Blu-ray in dem Fall, ich habe ja die Blu-ray gekauft, zugelegt und den Schuber finde ich auch sehr gut, also da passen wirklich die Blu-rays dann wunderbar schön nebeneinander, nimmt nicht viel Platz weg und ja, als ich dann die Blu-ray reingelegt habe, war ich so gleich überrascht, ich habe nämlich ein altes musikalisches Intro aus Conan gehört, wo wir damals berichtet haben, wo die Band leider aufgehört hat. Und zwar war das von Garnet Crow, ja. Misty Mystery, ja, genau. Eines meiner liebsten Lieder überhaupt in Detektiv Conan. Genau, und dann war ich schon so, boah, gleich im Hauptmenü dieses Opening und oh, ich war ganz gespannt darauf, ob es denn auch ob es dann auch instrumental nicht nur zu hören war, weil wegen Lizenz und so war ich echt nicht sicher, was sie gemacht haben. Aber sie haben es wirklich gebracht, sie haben uns Misty Mystery nach Deutschland geholt als Opening. Genial, ja. Und das allein war schon, die Episode hat noch nicht mal angefangen und ich war schon voll, wow. Ja, und auch dann an sich, die Episoden an sich, ja, war ich sehr angetan von, weiß ich nicht, vielleicht machen wir nochmal einen extra Cast darüber, ich würde mich freuen. Auf jeden Fall. Und allein Julien Hagesh als Kaito Kid, das, wie gesagt, war schon ein sehr großer Hauptgrund und ich habe die Episoden wirklich sehr genossen und werde auch weiterhin die anderen Blu-rays mir zulegen. Es hat zwar seinen Preis, aber ich muss sagen, es lohnt sich in jedem Fall, gerade auch wenn man Opening- und Ending-Fan von Mai Kuraki und Garnet Crow ist. Also bitte, wenn ihr das seid und uns den Anime-Markt unterstützen wollt, bitte kauft euch die DVD oder Blu-ray von Magic Kaito Kid The Phantom Thief. Gerne auch über unseren Amazon-Shop. Genau. Ich sage auch was ganz Kurzes dazu. Der Schuma gefällt mir sehr. Ist robust gebaut, hübsch vor allem gebaut. ja. Und zusammengestellt. Ganz kurz zur Synchro. Die fand ich stellenweise ziemlich unprofessionell. Aber auch dazu werden wir in einem separaten Cast mehr sagen, wo sie auf keinen Fall unprofessionell war. Natürlich bei Julia Hagesch. Der klingt natürlich atemberaubend. Ich glaube, in der zweiten Folge sagte sowas wie am Ende so, Spieglein, Spieglein, an der Wand. Meint ihr das wirklich ernst? Das war für mich die absolute Highlight-Stelle der Synchronisation. Also er macht das perfekt. Das war Episode 3 am Ende als Vorschau auf die nächste Episode. In der nächsten Woche, ne? Ja. Naja, also gut. Lasse, deine Meinung? Ich will ja jetzt nicht hier mit Negativität reinfahren, aber also den Sammelschuber, ich habe ihn bis jetzt nächstes Thema. ich hab den Sammelschuber bis jetzt nur als Bild gesehen und der sieht auch schön aus und alles. Und Blu-ray-Release ist auch alles schön. Julian Hagesch als Kaito Kid auch toll. Aber ich habe mir die Folge angeguckt auf Anime On Demand, die erste kostenlos. Die erste? Ah, okay. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ach, die Synchro. Ich finde die einfach nicht gut, ehrlich gesagt. Also abgesehen von Julian Hagesch, also vor allem Aoko, ich bin damit ehrlich gesagt nicht warm geworden. Das ist das eine. Darüber könnte ich hinwegsehen, weil ich im Gegensatz zu Olli sagt, ohne eine vernünftige Synchro ist ein Anime nur halb so gut. Inzwischen, das war bei mir früher auch so, aber inzwischen gucke ich die auch ganz gern mit einfach nur japanischen Untertiteln. Von daher würde ich das auch da gucken, aber der Preis, also ich hadere immer noch mit diesem Preis für alle 12 Episoden über 100 Euro auszugeben. Wenn man da nur die Untertitel schauen will, ist natürlich, ne? Ja, klar. Gut, aber es wäre natürlich, ich kenne die Folgen auch schon. Ich habe auch den Manga gelesen und so. Ist ja auch alles schön. Die Folgen sind ja auch gut. Ich will gar nichts gegen die Folgen sagen. Durch die Bank, so gut wie alle toll. Aber der Preis für 12 Episoden über 100 Euro ausgeben, ich weiß nicht, ob ich das so bedingungslos unterstützen kann. Auch wenn wir als Detektiv-Con-Fans nur sehr selten was bekommen. In der Tat, ja. An Anime- bzw. Filmveröffentlichung. Ist ja jetzt also das erste Mal außerhalb der Filme seit Jahren, dass wir hier überhaupt was bekommen. Eigentlich ist das schon unterstützenswert. Ja. Und man hofft ja, hat ja auch so die Hoffnung, wenn sie jetzt die Magic Kaito Specials machen von 2010 bis 12, dass sie dann irgendwann nächstes Jahr vielleicht nochmal die zweite Magic Kaito-Serie bringen, Magic Kaito 1412 von 2014 bzw. 15. Und von daher müsste die es eigentlich auch unterstützen, aber ach, ich komme auf diesen Preis ehrlich gesagt nicht klar. Es ist schon schwierig, sich zu entscheiden. Also ich habe auch wirklich überlegt, weil da gibt es andere Formate oder andere DVDs, wo du 12 Episoden beispielsweise kriegst für den gleichen Preis. Also ja, alternativ gibt es ja noch die Option, sich die auch bei Anime On Demand zu kaufen für, ich sag mal, 3 Euro. Oder man leiht sich einfach jede Episode nur und hat dann 12 Euro gezahlt für eine ganze Serie. 11 Euro. Die erste kriegst du ja kostenlos. Ah ja, genau. Ja, stimmt. Das ist natürlich. Also das ist ja die andere Option. Also 11 Euro, mir kann niemand sagen, dass 11 Euro zu teuer wäre für eine ganze Serie. Kann mir niemand sagen. Dafür würde ich sofort die Blu-rays kaufen. Also da so schnell könnt ihr gar nicht gucken, wie ich da das Geld auf den Tisch lege. Aber das muss ist halt. Muss man mal abwägen, ne? Ja. Also ich meine, ich würde auch 30 Euro bezahlen für alle 12 Episoden. Das würden manche Leute auch schon als teuer ansehen. Ja, ich merke schon, da gibt es noch durchaus Redebedarf. Den verschieben wir an der Stelle, aber zum separaten Conancast, zum Magic Kaito Kid, The Phantom Thief. Genau, wir haben ja noch weitere Meldungen im Gepäck, unter anderem, dass Detektiv Conan in Deutschland wieder lizenziert ist. Was? Ja, ich dachte, du hast eine nähere Information zu Kevin. Hast du ihn kopiert? Ich hab welche. Detektiv Conan ist wieder lizenziert. Glaube ich das nicht. Das hat jeden Fall. Oh, wer war das? Der kommt gleich mal ins Schlachthaus. Ein KSM-Mitarbeiter hat das nämlich auf Twitter enthüllt. Ich zitiere ihn. Wenn ihr wüsstet, für wie viel die Conan-Lizenz mindestens weggegangen ist, wärt ihr auch gegen eine Veröffentlichung. Alter Falter. Yeah. Zudem das Yeah war nicht mehr Teil des Zitats, aber das Alter Falter durchaus. Das finde ich am schönsten an diesem Tweet. Alter Falter. Ja, das kann man auf zwei Sachen beziehen. Einmal natürlich der Preis, aber auf der anderen Seite auch, dass endlich die Lizenzen da sind, wo wir seit wie lange drauf warten? 2006? Ach so, 11. Also, ja, die TV-Lizenz, die DVD-Lizenz ist ja seit 2002 oder 2003 verschollen. Naja. Also ich muss aber kurz noch dazu sagen, diese Person ist ein KSM-Mitarbeiter, definitiv. Ich habe auch mit dieser Person geschrieben. Wir wurden natürlich angeschrieben von KSM. Die News bitte runternehmen, aber so, also wir doch nicht. Wir sind ja hier connenews.org und nicht irgendwie zweiter Drittligistenverein, sondern wir haben natürlich ein bisschen entschärfen müssen. Aber da ist alles echt und ja, es ist erstaunlich. Ja, ist die Frage, um welche Lizenz es sich dreht. Wenn es natürlich KSM ist, ist natürlich nicht in erster Linie von den TV-Rechten auszugehen, sondern natürlich von den DVD-Rechten. Und wo würde man dann anfangen? Natürlich wieder bei Folge 1 mit der DVD-Veröffentlichung oder meinetwegen auch 39 oder wo die da waren. Aber die alten DVDs sind ja nicht mehr verfügbar, also muss man dann sehen. Und TV-Markt kommt ja immer drauf an. Also kann gut sein, dass da eine Kooperation mit ProSiebenMax höchstwahrscheinlich vorhanden sein könnte, mit dann welchem Sender auch sonst. Dann natürlich vor allem mit Kase, denn die haben ja auch erfolgreich oder feiern ja Erfolge mit One Piece, sowohl mit neuen als auch alten Folgen und auch mit Dragon Ball Z Kai, was zwar alle hassen, aber doch alle schauen. Ja. Ist ja typisch deutsch, ne? Muss man ja sagen. Ja. Alle flennen und alle schauen. Ist ja immer so. Ja, das Dschungelcamp-Prinzip. Keiner will zugeben, aber alle schauen es trotzdem. Ja, ist ja immer so. Was war das Problem bei Kai? Haben sie die Synchronsprecher alle ausgetauscht? Oder? Ja, die fast meisten alle, ja. Zumindest. Na, die wenn meisten. Das bei dir die Fun passieren würde, also... Ja, dann würden es auch alle schauen. Ist doch klar. Also ich ja. Na, aber ich die, ja. Aber die also ersten 333 Folgen, da passiert ja nichts. Sie sind ja fix. Da wird ja niemand hingehen und nochmal synchronisieren. Das wäre ja schön blöd. Das kann ich mir gut vorstellen, aber also bei einigen Publishern, aber na, man weiß es nicht. Ich wäre ja eher gespannt darauf, wenn sie es auf DVD oder Blu-ray oder beides lizenzieren, welchen Episodenrhythmus sie da wählen, ob sie es auch wie in Japan also, machen, nur 4 Episoden pro DVD, nee, dann wäre also, das ein bisschen... Und ich denke mal, die Qualität damals war ja nicht so gut, von daher gehe ich von einem einfachen DVD-Release aus, dann in Boxen und bei One Piece hat zum Beispiel Kase das ja vorgemacht mit 30 Folgen pro Box und dann kostet das, keine Ahnung, 40, 50 Euro. Das wäre eine gute Idee. Also ja, 1,5 bis 2 Euro pro Folge und dann halt in einem, wie oft veröffentlichen das? Auch nicht so oft, ne? Alle 2 Monate oder was? Ungefähr, ja. Also von daher muss man dann sehen. Dann hätten die 6, 7... 8, 9, 10 Boxen das für Detective Conan, okay, ja. Für alle aktuellen Folgen. Also für die aktuellen 333 Folgen, ja. Und dann muss man halt sehen, ne? Aber ist natürlich noch in weiter Ferne. Erstmal muss jetzt überhaupt eine offizielle Bestätigung kommen. Das ist ja mehr so unter der Hand oder was ich was. Ja, also definitiv nicht geplant. Mehr, ne? Und schon gar nicht offiziell, das ist ja jetzt nichts, was hätte im Internet stehen sollen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja. So, auf jeden Fall. So ist sich auch der der KSM-Mitarbeiter hat das auch eingesehen und seinen Twitter-Account mittlerweile gelöscht. Oh. Ja. Ja. Zu Kase nochmal. Der letzte Stand, den ich im Kopf habe, dass sie in Interviews gesagt haben, ist, dass sie gern einen TV-Partner hätten, wenn sie sich die Serie lizenzieren. Also, wie er in unserem exklusiven Interview man gesagt hatte, Lizenzierung von Conan nicht ohne TV-Partner. Also, genau, auch die alten Folgen auf DVD nur so rausbringen, auch nicht ohne TV-Partner. Sie sagten, neue Folgen ja auf keinen Fall. Ja. Und neue Folgen einfach auf DVD bringen, fänden sie Quatsch, weil sie es dumm fänden, was ich auch verstehen kann. Der Markt ist riesig, den man da erreichen könnte. Hat man damals bei RTL 2 gesehen. Das schauen sich zig Leute an oder könnten sich anschauen. One Piece, die neuen Folgen fahren bei ProSiebenMax super Quoten. Also von daher... ist natürlich klar. Und ProSiebenMax hat ja auch schon signalisiert damals, dass sie da Interesse dran haben, aber keine Option besteht, da an die Folgen heranzukommen. Bestand. Also wenn jetzt die Rechte sind ja wieder verfügbar seit mindestens August 2015 und ich denke mal auch ProSiebenMax will sich drum gekümmert haben und dann wird man ja bei TMS gesehen haben, guck mal hier, ein deutscher TV-Sender wird geguckt haben, irgendein Publisher oder mehrere Publisher auf DVD werden geguckt haben. Eindeutig mehrere, denn KSM muss ja verloren haben. Also mindestens 2 Publisher. Wenn man den Tweet richtig zwischen den Zeilen liest, dann gehe ich auch davon aus, dass KSM die Rechte nicht hat oder nicht bekommen hat. Keine Ahnung. Ja. Aufgrund des zu niedrigen Gebotes oder so. Ja. Also es bleibt spannend, sehr spannend. DVD, Blu-ray, TV und oder neue Folgen. Kase, wie gesagt, neue Folgen nicht ohne TV-Partnerschaft und DVD Blu-ray Release, wenn dann erstmal mit alten Folgen. Nee, ich kann gar. Aber das könnt ihr alles in unserem Interview nachlesen. Ich habe das für euch vor Jahren recherchiert. Also Blu-ray Release halte ich für Quatsch. Ich auch, ja. Also das bringt ja überhaupt nichts. Da können wir einfach die gleichen, das ist ja das gleiche Bildformat, das ist ja doch 4:3. Ja. Das ist ja antik, kann man ja fast schon sagen. Muss man sich ja vorstellen, das ist 1996 lief das in Japan, der Anfang. Da hatten die alles nichts. Da hatten die kein 4K, kein 3D, kein... Ja, die ersten Episoden gab es ja bei uns auch schon auf DVD. Ja, das stimmt, aber mittlerweile auch ja, vergriffen. Aber, genau. Ja. Und, ja. Und der M4E, Made for Entertainment, ist auch mittlerweile nicht mehr existent. Mehr also... Nicht für unser Entertainment von gemacht, daher, ne? Nee. Naja, werden wir sehen, werden wir auch im kommenden News-Podcast berichten und natürlich vorab auf connennews.org alle aktuellen Informationen. Wie immer. Ja. Wir sind da. Also man kann jetzt nur spekulieren, was da genauer weiter passiert, aber es geht voran, das ist schon mal positiv zu sehen. Und da ist was im Busch. Ja. Da ist was. Busch klingt so negativ, so als wäre es etwas Komisches, aber da ist was Positives im Busch. Nach 10 Jahren ist es wirklich komisch, ja. Letzte Folge 2006, also von daher... Feiern wir bald 10-jähriges neue Folgen, Jubiläum oder Trauer oder was auch immer. Trauerjubiläum. Laufen wir alle mit Trauerflor auf, Conny News komplett in schwarz. Nein, so nicht, aber... Ja, die neue Organisation. Ja, Organisationsschwarz. Conny News Special Black Edition. Genau. Machen wir weiter. Genau, machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Der Anime in Deutschland ist ja beendet. Da gehen wir direkt über zu Band 86, der seit dem 14. Januar 2016 in Deutschland erhältlich ist, wie gewohnt bei EMA, Egmont Manga, nicht mehr und Anime. Ja, wieder 11 neue Kapitel, sehr schöne Kapitel und was gibt's noch zu sagen, 6,50, 6,70 €. Wir machen noch einen speziellen Themenpodcast dazu, aha, keine Sorge. Ja. Sonst irgendwelche Vorabinformationen, wie hat's euch gefallen, ganz kurz? Die ersten Fälle habe ich nur gelesen, die waren super. Und den Rest, den könnt ihr sagen. Ja, ich würde sagen, ist auf jeden Fall super, dass wir einen neuen Band haben. Und ja, da ich vorhin schon so viel gesagt habe, würde ich jetzt alles weitere gerne auf den, ich würde auf den kommenden Band-Podcast verweisen. Also hört euch den Band-Podcast an auf connynews.org. Genau, der kommt auf jeden Fall und viele spannende Themen in Band 86 könnt ihr euch jetzt wie gewohnt auch kaufen. Als E-Book leider noch nicht, da sind wir momentan bei Band, ich glaube 65 oder so. 66 als E-Book-Release, also bis dahin könnt ihr auch dort schon lesen. Irgendwann sind wir dann dort auch bei Band 86. Ja, noch ein paar weitere Informationen zum Manga in Deutschland. Es gab ja eine Umfrage von Egmont Manga, also EMA. Nicht Egmont und... Manga und Anime. Und Anime, ne? Nee, Anime veröffentlichen sie nicht. Vielleicht hätten sie sonst auch Interesse an der Conan-Lizenz. Egmont Manga hatte Interesse, einen weiteren Sonderband herauszubringen, hat dann die Fans gefragt, welchen Sonderband wollt ihr? Es gab 3 Optionen zur Abstimmung auf deren Website. Einmal eine Heiji Hattori Edition, Aihalbara Edition und eine Detective Boys Edition. Die 3 Optionen gab es, standen zur Abstimmung bis Anfang, Mitte Januar. Und was ist da denn herausgekommen? Ja, also Aihalbara das, was ich gewählt habe. Genau, also Detective Boys hat natürlich klar verloren, hatten 1% der Stimmen bekommen. Heiji immerhin 37 und am Ende lag dann ganz klar vorne Aihalbara mit 62%, also wird es einen neuen Aihalbara Sonderband geben in kommender Zeit und zwar auch schon datiert laut EMA auf November 2016, also dieses Jahr noch, kommt dann ein Aihalbara Sonderband. Über den genauen Inhalt und sonstiges informieren wir euch natürlich noch rechtzeitig. Wir stehen wie immer mit EMA und Steffen Hautung in Kontakt. Ja, da verstehe ich mit meinem Namen. Nein, ja, Kevin auch. Okay, wir meinen. Und über den hoffentlich, die Umbenennung des Bands berichten wir hoffentlich auch noch, weil ich möchte ja nicht sehen, dass dieser Band Detektiv Conan featuring Aihalbara in den Laden Special in den Edition. Steht. Special Edition noch dahinter. Ja, Aihalbara Collection oder Aihalbara Edition, aber doch nicht featuring Aihalbara. Was? Ja. Nee. Immer. Es geht ja um Aihalbara featuring Conan Edogawa vielleicht. Ja. Also eher andersrum. Aber ja, ich wäre ja dafür, man würde wieder das so machen, also entweder wie bei den anderen Sonderbänden oder aber Detektiv Conan präsentiert Aihalbara. Ja, das wäre natürlich in Ordnung. Detektiv Conan präsentiert Aihalbara Special Edition. Das wäre cool. Wenn man das so machen kann. Aber das ist natürlich ein ziemlich langer Titel. Dafür ist der ganze Cover schon voll. Den kann man Ei gar nicht mehr sehen. Naja. Dann mach mal einfach nur ein Bild von Ei hin, reicht. Ah. Ja, okay. Genau. Kein Titel, kein gar nichts. Ja. Einfach irgendwie. Wir sprechen heute über den Band. Ja, er gibt keinen Namen. Naja, okay. Also November 2016. Das mysteriöse Mädchen. Genau. Das kommt dann vielleicht irgendwann mal in der Special Black Edition oder was weiß ich was damit zu tun hat. Special Sera Edition. Masumi Edition. Masumi. Masumi. Ja. Dann noch weiter steht er bald als nächster Band, der Sonderband der Shinichi Edition ins Haus am 3. März 2016. Und da haben wir exklusiv jetzt auch den Inhalt veröffentlicht. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ja, nicht so viel. Wir haben den Inhalt zwar schon seit September 2015 bei uns rumliegen, durften jetzt aber ihn endlich auch euch allen nennen und präsentieren. Das haben wir getan. 7 Fälle sind dabei. Natürlich die tödliche Perlenkette, die jeder kennt. Und einige weitere Fälle aus den Bänden 10, 21 und 26. Philipp? Ja, genau. Worte? Zum Beispiel, ganz interessant natürlich, Mord an Bord dürfte jeder kennen. Der Fall im Flugzeug, der erste Fall von Shinichi. Über der Giftmord Leuten. Natürlich im Band 10. Das Déjà-vu mit, Déjà-vu eigentlich nicht. Das erste Treffen mit Heiji Hattori, der ja leider keinen Sonderband bekommt. Naja. Oh. Dieses Jahr nicht, aber dieses vielleicht. Jahr nicht, aber ich denke mal, wenn die Alhaibara Edition gut läuft, könnte man auch über einen Heiji Hattori Sonderband nachdenken. Und kein Detective Boys Sonderband. Muss man dann natürlich sehen. Naja, sonst, wie gesagt, 7 Fälle werdet ihr denn ja sehen. Und wir machen auch einen Sonderband zu diesem, einen Themenpodcast zu diesem Sonderband. genau. Einen Sonderband zu dem Themenpodcast. Ja, genau. Das könnte man natürlich auch machen. Da müsste ich Stefan Hautog mal fragen. Ja, also der Band steht ins Haus. Und natürlich auch schon Shinichi Returns, der dann im September, glaube ich, kommt. Der zweite Band zu Shinichi. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Gut, dann gehen wir über direkt zur spoilerfreien Zone. Da haben wir wieder ein paar interessante Informationen oder auch schöne Informationen. Zunächst einmal das 20-jährige Jubiläum von Detective Conan. Oder vielen Dank. ich habe ja gar nicht Geburtstag. Ja, am 8. Januar 2016. Okay, am 8. Januar 2016 feierte Detective Conan das Jubiläum vom Anime. 20 Jahre, da haben wir ein paar Informationen dazu auch in der News veröffentlicht. Ja, dass es halt verschiedene Specials gab, was es nicht alles gab. OVAs, Magic Files, Kinofilme, alle das gehörte dazu. Und interessant fand ich auch, 490 Fälle basieren auf dem Manga. 313 sind Anime Originals, also Filler-Episoden. Wahnsinn, ja. Also unbedingt den Beitrag von Philipp mal lesen zur Geburtstagsfeier von Detective Conan in Japan, denn er hat sich da wirklich einige interessante Informationen schön zusammengefasst, die auch ich nicht mehr alle so im Kopf hatte oder noch nie im Kopf hatte vor allem. Also wow, so viele Filler. Ja, dann können wir es ja am besten nach dem Cast gleich nochmal nachlesen. Wir wissen ja, dass der gute Philipp gute Geburtstags-News schreibt. Hat er ja zu unserem Forum auch schon gemacht, nicht wahr, Kevin? Ja, sehr wahr. Stimmt. Ja, und gleich daran anschließend ist natürlich die Information nicht vorzuenthalten, dass es wieder neue Überraschungen gab. Passend zum 20-jährigen Jubiläum gibt es ja 20 Überraschungen, die nach und nach in der Shonen Sunday enthüllt werden, womit sich Lasse eingehender beschäftigt. Das sind jetzt ja die Überraschungen 6, 7, 8, 9, 10, 11 und sogar 12 veröffentlicht worden, nicht wahr? Ja, genau. Ich gehe die jetzt einfach mal kurz durch und wenn ihr irgendwo einhaken wollt, dann sagt das gerne. Überraschung 6 war die Enthüllung des Gosho-Posters. Also Gosho Aoyama zeichnet ja immer ein handgezeichnetes Poster für die meisten Filme. Das war Überraschung Nummer 6. Mit dem Pferd war das, ne? Ja. Richtig, das Pferd. Und für alle, die das Poster immer noch nicht verstanden haben, das Pferd symbolisiert ist ein Symbol für Albträume. Und der Film also heißt nicht ein Pokémon? Nein. Und ich habe ein Crossover vermutet. Gosho hat auch schon in seinen Animal Crossing Nachrichten gesagt, im Film wird kein Pferd geritten, da kommt kein Pferdereiten vor. Oh, das... Hat er klargestellt. Also, da bin ich gleich vom Pferd gefallen. Ja, und sonst sieht man neben Conan auf einem flammenden Pferd, was eben ein Albtraum darstellt, noch Jin, Akai und Bourbon. Ja. Ray Furuya, wie auch immer man ihn nennen will. Drei Namen, toll. Zero. Ja. Die siebte Überraschung war die Ankündigung eines 30-Sekunden-Trailers für Film 20, der ja dementsprechend auch inzwischen schon veröffentlicht wurde. Zu dem genau. Auch eine separate News gemacht. Sehr, sehr schön auch der Trailer. Also unbedingt anschauen, wenn ihr Film 20-Fans seid. Obwohl er auch gar nicht draußen ist. Kann er trotzdem schon mal Fan vom Film sein. Ja, mit Fieber. Ja. Vorfreude. Herzklopfen. Doki, doki. Ja, Film 20. Toller Trailer. Wie der Film wird, müssen wir dann abwarten. Ich bin eher gemischter Meinung, aber das spielt jetzt keine Rolle. Schön, dass du dich so weit unten in der Nahrungskette siehst, Lasse. Aber bei uns sind wir alle gleich. Wir sind alle gleich. Ah ja. Überraschung Nummer 8. Jetzt kommen wir mal weg von den spannenden News und zu den... Was waren die spannenden? Naja, jetzt kommen erstmal die vor allem in Japan wichtig sind. Denn die News Nummer 8, Überraschung Nummer 8, ist ein weiteres Real Escape Game. Wissen ja alle, was das ist, ein Real Escape Game. Gibt es auch teilweise hier in Deutschland, glaube ich. Reales Entkommen-Spiel. Ja. Oh, gut übersetzt. Die zweite Überraschung war auch schon ein Real Escape Game, nämlich der Shinsaibashi Schokoladenmord. Ach, der? Ja, in Osaka, glaube ich, ist der stattgefunden irgendwo. Und jetzt, die achte ist auch nochmal ein Real Escape Game und die heißt Detektiv Conan File 4, Flucht vor dem schwarzen Attentäter, Meisterdetektiv im Fadenkreuz. Wie man schon sehen kann, File 4, das ist ein jährlich stattfindendes Real Escape Game. Und dieses Shinsaibashi war eben außerhalb dieser Reihe und die achte Überraschung ist deswegen ein separates aus einer anderen Reihe von anderen Real Escape Games. Die finden dementsprechend in den letzten 3 Jahren, haben dann File 1, 2 und 3 stattgefunden. Ich will auch mal. Und das ist so eine Aktion. Ja, dieses Real Escape Game Nummer 4 startet am 18. März 2016 in Japan, laut der offiziellen Website. Die neunte Überraschung ist inzwischen vorbei, das war nämlich ein Crossover mit einem japanischen Quiz-Sammelkarten-RPG-Handyspiel namens Magier und schwarze Katzenzauberer. Und ich dachte, kann toll. Das spielt doch auch in Japan so gern. Es gab ein Con-Event, das hieß Reisen aus der Welt der Magie, lief bis zum 18. Januar, ist jetzt vorbei. Das Spiel gab es auch nur in Japanisch, von daher habe ich es jetzt persönlich nicht getestet, aber naja, war bestimmt toll. Die zehnte Überraschung sind die Premieren des neuen Openings Hane von Kushi Inaba, der Sänger von Bees oder Bizi oder wie man auch immer diese Band ausspricht. Und das neue Ending, ein Cover von La Pompon, die auch schon Opening für Opening 41 verantwortlich waren, haben jetzt das Ending 50 gemacht. Eben ein Cover von Opening 4 war ist das. Die sind beide prämiert mit Episode 804 am 9. Januar. Genau. Ja, jetzt kurz zu den Openings. Also ich habe die gesehen. Hane, das Opening ist schlecht. Oh, danke für den guten Hinweis. Also, die letzten 5 Openings, die waren ja fast alle gut, außer Opening Nummer 40. Aber dieses Opening, der Song hat nicht genug Energie. Das stört mich. Er ist nicht flott, sondern eher so, er treibt dahin. Und ich finde, die Openings müssen immer so ein bisschen spritzig sein, ein bisschen Energie. Ja, Lust auf die Folge machen. Ja, die... I love Video, you, Miss Mystery. Sowas, ne? Ja, aber das ist wenigstens schnell, aber das treibt auch nur irgendwie so dahin, das Hane. Ach so, Hane. Das neue Misty Mystery ist super. Eines der besten Openings. Und Miss Mystery auch. Ja, auch nicht schlecht. Die Visuals dazu sind total uninspiriert und langweilig. Also ist wirklich das grundlegendste Detective Conan Opening, was man sich vorstellen kann. Am Anfang steht Conan 30 Sekunden lang auf so einem Felsplateau irgendwo in Tokio und starrt in den Himmel. Ja, und keine 30 Sekunden. Nee. Dann ist eine Szene, wo in einem leeren Raum, wo Conan und Shinichi und Ran telefonieren so, wo es so Kamerafahrten um die gibt. Das sind auch nochmal 30 Sekunden. Und dann nochmal 30 Sekunden die ganzen Gadgets zeigen. Also Brille, Fußball, Betäubungsnadel und so. Und dann ist das Opening vorbei. Ja. Und insgesamt kommen drin vor 6 Charaktere, nämlich Con, Shinichi, Ran, Kogoro ganz kurz und Jin und Wodka. Opening 1 hatte 7 Charaktere. Detective Boys, wo sind die? Haibara, Osaka, Kid, irgendwelche Polizeimitglieder. Ich dachte, alle freuen sich, wenn die Detective Boys nicht dabei sind. Ja, aber ja. In so einem Opening... Da wollen sie wieder alle haben. Ne? Ja, das ist... Wenn die im Filler-Fall auftauchen, Detective Voice sind blöd, aber wenn sie im Opening fehlen, dann ist es scheiße. Nicht immer. Schlecht. Gerade Opening 41, das Cover-Opening, da hatte ich keine Erwartung dran. Und das war super. Ja, der Song war flott, es war visuell interessant. Und das ist jetzt halt visuell, also grundlegend. Es ist wirklich absoluter Standard. So, man zeigt Conan, irgendwie Shinichi und Ran und dann die ganzen Gadgets und das war's. Ja, muss ich. Also verschenkt. Kann ich mich auch anschließen. Also ich bin auch sehr enttäuscht von dem Opening. Das davor war wirklich super mit der kleinen Geschichte oder was wäre, wenn Sache. Aber so, man sieht, wie schon gesagt, man sieht Conan, man sieht Ran, Shinichi und die ganzen Gadgets, aber nichts passiert. Also war ich auch wirklich visuell sehr enttäuscht. Da habe ich mir mehr von erhofft. Da kann man sich eigentlich auch noch mehr von erhoffen. Und ja, die Musik ist, finde ich, okay. Ist jetzt auch nicht der Hammer, aber also auch macht ist auch nicht so begeisternd für mich. Aber es ist noch okay, sage ich mal. Also vielleicht gewöhnt man sich da noch dran, wenn man es öfter hört. Also das Lied ist ja an sich ganz nett, das stimmt schon. Und Koshi Inabas Stimme ist jetzt auch nicht die schlechteste. Aber wie gesagt, die Energie fehlt. Also so ansonsten würde ich mir den Song auch vielleicht mal anhören, aber als Opening finde ich den nicht geeignet. Gut, wenn es nichts mehr zum Opening gibt, gibt es noch das Ending. Das Ending ist wie gesagt ein Cover von Opening 4, damals von Saad gesungen, glaube ich. Ja, genau, von Saad und ja. Heißt Umei no Ruletto Mawashite. Genau. Niemand kann sehen, oder? Ja, genau, das ist die deutsche Version. Ja, genau. Ja. Das heißt übrigens, im Japanischen heißt es übrigens Spinning the Roulette of Destiny. Tolles. Fällt euch die Zeit. Das Cover, da waren viele Leute skeptisch. Ich fand es aber akzeptabel. Es ist Standard. Es klingt ganz gut. Alles Standard halt, heute? Ja, es ist halt so eine neue Idol Group. Ne? Es kommt natürlich alles geschniegelt wie nichts aus dem Tonstudio. Durchschnittspop, ja. der ganz gut ins Ohr geht und dementsprechend fand ich das auch nicht schlimm. Deswegen auch ganz gut. Und das Openings müssen ja im Gegensatz dazu nicht so energetisch sein, weil da klingt es ja aus, Macher. Ne? Endings meinst du, ja. Ja, Endings, das Opening, da muss Hype, Energie hoch, Openings runter. Ne? So, schön. Ja, so viel ist mir klar, danke. Ja. Ja, sehr gut. Nee, das war für die Detektiv-Con-Mache, dass sie das Opening 43 nicht verkacken. Ja, ansonsten visuell ist das Ending ganz nett. Es hat nämlich, also am Anfang steht Con da, dann kommt Ausschnitte aus der Episode, wie immer. Und dann kommt der Teil, der visuelle Teil, nämlich das sind Standbilder von den Detective Boys jeweils und anderen Charakteren, quasi so angezogen wie von anderen Mystery-Serien. Also quasi die Detective Boys cosplayen quasi am Ende was von japanischen Serien. Habe ich auch Vergleichsbilder gesehen und teilweise sind die 1:1 umgesetzt halt mit Detective Con-Charakteren. Ich glaube, Kogoro in einer Szene ist eine 24-Anspielung und dann halt so japanische Mystery-Dramen werden da quasi parodiert oder beziehungsweise cameoed im Ending, in so ein paar Standbildern, die durchgeschaltet werden. Ja, ich glaube, hat mich zumindest daran erinnert, was bei uns mal im Detektivlexikon war, diese Schülerin mit der Brille, die auch Detektivin ist. Ja, irgendwie sowas. Ist jetzt nicht das Aufwendigste, weil es halt Standbilder sind, aber ansonsten visuell ganz nett, die Detective Boys mal so in anderen Rollen zu sehen. Quasi, die tragen auch fast immer alle ganz ernsthafte Anzüge, als ob sie wirklich echte Detektive wären. Und so sieht man die Detective Boys außer Con ja eher relativ selten in Anzügen. Ja, und das ist eigentlich ganz nett. Und wenn man, also vielleicht ist das jetzt auch schon erstes Stockholm-Syndrom, weil Ending 49 ging das ganze Jahr 2015. Und wenn das jetzt auch so weitergeht, haben wir das Ending auch für ein ganzes Jahr an der Backe. Also müssen wir uns wohl damit abfinden. Aber es ist ganz nett. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht kommt ja noch ein neues, wo niemand gerechnet hätte, aber vielleicht covern sie ja noch mal was. Ja, genau. Also, immer am Covern, keine neuen Ideen mehr. Also Hauptsache Cover. Das ganz nett. Also ich mag die neue Band, muss ich sagen. Also ich höre mir die gerne an. Also. Ja, geht ins Ohr, bleibt nicht lang drin, aber war nicht, verursacht zumindest keine Blutung irgendwo. Du kannst ja alles schlechter dastehen. Machen wir direkt mal weiter mit der Überraschung Nummer 11, bevor wir jetzt hier beim... Nicht. Die gibt's nicht. Doch, es gibt eine 11. Überraschung in Japan. Oh. Nämlich eine Detektiv-Conan-App. Eine Detektiv-Conan-App für euer Smartphone, mit der man gekaufte Manga-Kapitel... Also unser nicht, aber... Das japanische Smartphone wahrscheinlich. Ja. Wo man Manga-Kapitel, die man sich irgendwo, die man sich bereits gekauft hat, bequem unterwegs lesen kann. Und nur von Conan oder generell? Nee, nur von Conan. Ist ja eine Detektiv-Conan-App. Und da kann man sich auch Romanumsetzungen, es gibt ja in Japan Romanumsetzungen von Filmen und teilweise auch von den Manga-Fällen, kann man sich da auch lesen, wenn man dazu das Bedürfnis hat. Es gab jetzt als Startangebot, gab es alle Kapitel des Mangas für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu lesen für die App. Also das war für die Japaner bestimmt ganz nett. Und dann wird es in Zukunft halt auf der App News und Minispiele und sowas geben, aber wie gesagt, nur in Japan. Aber es ist schön, dass Detektiv Conan in Japan so der Hauptzielgruppe, ne? Ja, in der Hauptzielgruppe auch jetzt modernere Wege geht. Also Sachen wie Smartphones und so ins Angebot mit einbinden, dass man da nicht irgendwie zurückfällt. Das finde ich ganz schön zu sehen. Immerhin arbeiten sie da dran. Die 12. Überraschung ist das richtige Filmplakat zu Film 20. Also nicht das handgezeichnete, sondern das offizielle, was wahrscheinlich dann später auch das Cover wird. In Deutschland? Auf den DVD-Hüllen, genau. Und das Poster, ich finde das Poster schön. Wie fandet ihr es? Auch. Du findest was schön? Ich fand's ja, so, Standard, ich fand's Standard. Nein. Also ich fand's auch sehr, sehr, sehr gut. Waren alle wichtigen Charaktere, die man so in dem Film sehen, hören, erleben möchte, waren mit dabei. Ich meine, einprägsamer wird's dann ja eigentlich erst, wenn man das wirklich als DVD in der Hand hat. Exakt. Dann hoffentlich im Herbst 2017. Also ich habe hier jetzt mal die Blu-ray von Film 18 in der Hand und ich muss sagen, das Cover, ja, ganz nett, aber da fehlt das von 20 doch eigentlich schon deutlich besser. Muss ich jetzt so als Vergleich, ganz spontaner Vergleich. Ja, es ist natürlich auch organisationsfixierter, der Film 20, als der Film 18. Also, das stimmt. Ja, muss man dann im Endeffekt sehen. Also, ich glaube, das ist auch das erste Filmplakat dann dementsprechend ohne Kogoro und Shinichi. Sind beide nicht drauf. Ich glaube, das ist das erste Mal. Die waren sonst immer. So genau habe ich mir die 19 Filmplakate jetzt nicht angesehen, aber. Das ja, aber irgendwo ist doch immer Shinichi im Hintergrund. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Naja, auf die verzichtet man dieses Mal, aber dafür hat man die ganzen Organisationsmitglieder dabei. Also. Ist doch auch nicht schlecht. Ja. Das will man ja sehen im Organisationsfilm 20. Ja. Richtig. Und das war's mit der Überraschung. Wir sind fertig. Ja, das war's für eine Überraschung. Dann machen wir direkt weiter mit einer weiteren News zum 20. Jubiläum. Und zwar gab es ein Interview mit Minami Takayama und Michihiko Suwa, nicht wahr, Kevin? Jo, das war es. Minami Takayama kennt ihr möglicherweise vielleicht. Sie ist nämlich die Synchronsprecherin von Conan Edogawa, genau, einem kleinen Jungen, in Japan ja nichts Ungewöhnliches. Und sie hat mit ihrem Kollegen, der Herr Suwa, der da Produzent ist bei YTV, wie auch immer man das ausspricht, Japan Televi oder ich weiß es nicht. Und der arbeitet dort am Anime und ja, ist wie gesagt der zuständige Produzent aktuell. Und die erzählen so ja über Conan, wie sie die Serie heute sehen. Beispielsweise sind sich beide einig, nein, Conan hat nichts vom Zauber verloren in den vergangenen Jahren und ist immer noch genauso spannend und genauso cool und so weiter und so fort. Natürlich sind wir alle genau derselben Meinung. Außerdem sagt Minami Takayama, was ich ja sehr interessant finde, dass sie nicht das Gefühl hätte, als ob überhaupt Zeit vergangen wäre. Das ist in der Hinsicht sehr lustig, wie ich finde, weil ja bei Conan auch keine Zeit vergeht. Ja. Von daher finde ich die Formulierung echt cool von ihr. Auch, was sie sehr gut gesagt hat, wie ich finde, dass sie die in Deutschland ausgestrahlte Doppelfolge Mord bei Mondschein, welche in Japan ja im April 1996 ausgestrahlt wurde und gleichzeitig das erste Special war, als ja, eindrucksvollste Folge in Erinnerung geblieben ist. Dazu zitiere ich sie: Sie, also diese Folge, verweilt so sehr in meinen Gedanken, da ich fühle, dass Colin auf sich selbst sehr wütend war, da er den Selbstmord nicht verhindern konnte. Da war ich ziemlich baff, denn die Folge ist ja wirklich steinalt. Ja. Und dennoch glaube ich, dass sich die meisten von uns, also wir vier auf jeden Fall, uns an diese Folge erinnern. Ich finde aber andererseits auch, naja, wenn einem einen der ersten 20 Folgen so sehr in Erinnerung geblieben ist, dann frage ich mich doch, was mit den anderen 700 Folgen ist, die danach kamen. Sind die alle so schlecht? Nein, das denke ich mal nicht. Also vielleicht hat sie auch persönlich noch irgendwie eine Bindung zu dieser Episode. Ah, vielleicht ist sie ja Beethoven-Fan und hört die Mondscheinsonate gern zum Beispiel. War ja auch der Anfang vom Anime. Also da bleibt natürlich einem eher was in Erinnerung, weil es ja alles so neu ist und man die Gefühle besser aufschnappt und sich dran erinnert. Also denke ich mal, das ist damit was zu tun. Und wenn es das erste Special war damals, eine Stunde lang Detektiv Conan am Stück, das ist ja schon was, ne? Besonderes. Das haben wir nicht. Man muss ja auch sagen, wenn man viele Fans fragt, ist Mord im Mondschein immer ganz vorne dabei, wenn man fragt, was ist dein Lieblingsfall? Da kommt zweifelsohne meistens immer Mord im Mondschein. Aha. Meistens dann auch auf Platz 1. Es ist ja wirklich einer der beliebtesten Folgen, beziehungsweise Fälle. Weil er ja auch dieser Mondschein-Inspektor dabei ist, der für Lacher sorgt. Und man muss ja sagen, das Ding ist, der Fall ist ja auch einfach ein Brett. Der ist ja auch einfach super. Und man sollte ein Blühenbrett oder wie... Naja, nee, aber du hast recht, ich finde den Fall auch 1A. Vor allem ist es ja auch wirklich so, das erste und letzte Mal, dass der Mörder Selbstmord begeht, quasi. Also. Ja, kann ich dir recht geben. Ja. Also müsste ich jetzt in meinen Detektiv von Aktenschrank wühlen, alle Fälle durchgehen, aber so. Also, ich meine, das wäre das einzige Mal gewesen. Würde ich jetzt auch so sehen. Ich auch, weil er ja dann, ich weiß gar nicht, ob der Heiji-Fall kam danach, ne? Wo er dann... Ja, da kam nochmal ein Fall, wo er dann sagt, irgendwie ein Detektiv, der einen Schuldigen in die Ecke gedrängt hat und ihn selbst nur begehen lässt, ist selbst auch nur ein Mörder. Genau, ja, das sagt er. Ja, so nach dem Tag ist Conan im Gefängnis. Ja. Na gut, springen wir voran. Wir haben noch eine Meldung aus den USA, dass jetzt die Episoden 748 bis 799 auch bei Netflix verfügbar sind, nicht wahr? Lasse. Ja, das stimmt. Es war ganz überraschend. Ende. Ja, das stimmt. Ich habe die News nachts irgendwann um 2, kam dann auf einmal auf einer anderen Anime-Seite die News, Detektiv Conan bei Netflix aufgetaucht in den USA und in Großbritannien. Ja, genial. Und, ja, muss dazu sagen, und die Umsetzung war auch ein bisschen holprig wieder, weil sie haben... Die Episode nicht, das ist nicht Episode 748, wenn ich bei Netflix eingegeben, sondern die sagen, das ist Staffel 1, Episode 1. Weil das ist Netflix. Okay. Netflix so Episodenliste. Und ich habe schon viele Leute gelesen, die damals nur die englische Version geguckt haben, Case Closed, und jetzt denken, ach so, das ist ein Remake, weil das sieht jetzt alles so anders aus. Und die nicht verstehen, ach so, die Serie läuft seitdem weiter? Nee, die denken, das ist ein Remake. Was natürlich auch irgendwie blöd ist, dass sie das. Genial. Diese Netflix-Listung, irgendwie Staffel 1, Folge 1 oder so, das ist natürlich, weil die halt das so im System drin haben, aber da hätte man sich doch, also, ja, das hätte man Käse, vermeiden können. Bei Crunchyroll ist es viel besser gelöst. Ja. Okay, interessanterweise hat Netflix, fängt 5 Episoden früher an als die Crunchyroll-Folgen. Also die haben nach hinten raus 5 Episoden mehr aus irgendwelchen Gründen. Weiß nicht, warum das jetzt so genau passiert ist, aber es ist so. Untertitel sollen wohl bei Crunchyroll und Netflix teilweise sind wohl identisch, also beziehen die von den gleichen Leuten. Außer bei den ersten 5 Folgen wahrscheinlich. Ja, dementsprechend, weil Crunchyroll hat die nicht, genau. Was auch noch interessant ist, das habe ich auch in den News geschrieben, ist, dass in den Credits nicht nur die japanischen Synchronsprecher gelistet werden, sondern auch die von der englischen Version damals. Die werden auch in den Credits gelistet. Das heißt, vielleicht plant Netflix in naher Zukunft auch die 129 oder 113 englischen Folgen, die es gibt. Soweit ging die englische Version ja nur, die englische Synchro. Ob die vielleicht mit auch noch Jimmy Cordeau, oder? Ja, mit Jimmy Cordeau und Rachel Moore und Richard Moore und Amy Jäger. Lassen wir das, bevor ich hier gleich... Und vielleicht bringen die demnächst auch, wenn die Synchronsprecher schon da drin haben. Ja. Interessanterweise, die Serie heißt, auf Netflix USA, wo es ja eigentlich Caves Close heißt, heißt die Serie Detective Conan. Also aber Detective Conan, oder? Nee, Conan, sagen wir einfach mal, weil so sprechen wir das richtig aus. Aber trotzdem, am Ende der Folge kommt trotzdem so ein Logo Case Closed. Sie konnten sich wohl nicht entscheiden, was sie da jetzt einbauen wollten. Nun gut. Das ist wie bei den EMA-Sonderbänden zu den Filmen. Da waren die sich am Ende auch nicht sicher, welches Logo da jetzt sein soll. Richtig. Ja, Netflix Deutschland ist bis jetzt noch nichts aufgetaucht. Ja, also genau in Deutschland, da informieren wir euch natürlich brandaktuell darüber, wenn da irgendwas sich ändern sollte. Wie immer. Genau wie mit Crunchyroll Deutschland, da bleiben wir auch auf dem Laufenden. Ja, gehen wir nochmal direkt weiter zu den Einschaltquoten des japanischen Anime, über den wir gleich noch genauer besprechen werden. Das waren ja durchaus gute, konstante Werte, die Filler-Flut jetzt in letzter Zeit erzielen konnte. Also immer so 8, 9% von Marktanteil, das ist ja schon gut. Wir hatten ja schon in letzter Zeit einiges erlebt, was so in Richtung 6% ging, wo man ja Angst hätte, dass es bald 0% sind, aber mittlerweile 8, 9 ist ja schon wieder ganz ordentlich, kommt es ja nicht an die 25 ran, die der Colin früher hatte, aber nee, 8 ist ja schon. 25 ist ein Mythos, so hohe Quoten hatte Detective Conan nie. Es waren 22%. Ja, also 25, 22. Ja, in die 20er kommen wir nicht mehr, das stimmt schon. Ja. Aber wie gesagt, habe ich auch schon beim Jahresreplay angeguckt, die letzte Manga-Umsetzung hatte eine schlechtere Quote als alle Filler, die danach kamen bis jetzt. Also quotentechnisch machen Filler gute Quoten. Und jetzt auch hoffen wir, dass es für die nächsten Manga-Umsetzungen auch wieder gute Quoten gibt, dass wir davon mehr bekommen und nicht noch mehr Filler, weil teilweise waren die unter aller Sau. Naja, kommen wir noch zu. Dann sind wir auch schon durch mit dem mit der spoilerfreien Zone und bin gleich mit dem Anime in Japan. Aber vorher muss ich noch Kevin mit hohen Bogen hier rauswerfen. Ja, ganz verdammt. Zu viel gesprochen heute. Ja. Das geht überhaupt nicht. In die Werbung wieder, genau. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern. Alle, die auch keine Spoiler mögen, so wie ich. Ich reagiere manchmal sogar allergisch drauf. Jetzt abschalten. Du sollst ja nicht essen. Gesundheit. Jetzt abschalten. Aber ihr traut euch an die neuen Informationen aus Japan. Genau die. Dann weiter dranbleiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Huhu. Tschüss, Kevin. Ciao. Tschüss, bis nächstes Jahr, nächsten Monat. Gut, dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan, wie versprochen. Da beginnen wir natürlich zunächst mit der Episode 802, der zweite Teil der Mystery Tour, der jetzt in Japan auch zu Ende gegangen ist. Wir hatten euch da unsere Meinung ja schon im letzten News-Podcast Nummer 12 2015 präsentiert. Also da gerne mal reinhören, wenn ihr euch für diese Mystery Tour 2015 interessiert. Zudem lief im letzten Jahr noch die Episode 803. Letztes Jahr war das, ne? Ja. Noch letztes Jahr. Hütet euch vor Feuerfallen. Und da weiß Olli ein bisschen was Genaueres zu, nicht wahr? Ja, und zwar fängt die Episode traditionell an, kann man sagen. Die Detective Boys gehen durch die Straßen mit so Klanghölzern und rufen im Prinzip sowas wie hütet euch vor Feuer. Irgendwie halt so dieses, was man vielleicht von früher kennt, ihr vielleicht auch so diese Feuerwehrwache und sowas. Und es geht halt, wie gesagt, darum, ein Brandstifter ist da halt gerade unterwegs, der auf Spielplätzen Brände legt und ja, der taucht, glaube ich, jede zweite Woche oder so irgendwie auf und ja, da dem wollen sie halt auf den Grund gehen und dann bricht halt auch in dieser Nacht wieder ein Feuer aus und sie rennen zum Tatort, sehen da jemanden wegrennen und denken, das ist der Täter. Später bei einem anderen Brandanschlag finden sie den wieder, der rettet dann die Detective Boys aber vor dem Feuer. Und stellt sich dann als, ja auch als ein selbsternannter Detektiv heraus, der ebenfalls auf der Spur dieser Feuerlegerbande ist. Und ja, dann arbeiten sie halt zusammen und ja, wollen zusammen den Brennenden auf den Grund gehen und den Brandstifter finden. Aber ihr neuer Begleiter scheint ein bisschen was zu verbergen. Also er ist ein bisschen mysteriös und ja, das merkt man auch, dass er die Detective Boys nicht unbedingt um sich haben wird. Also, er hat irgendwas zu verbergen. Was, das schaut am besten mal selber. Ja. Ja, genau. Also, ich fand die Folge jetzt auch nicht so überragend, muss ich sagen. Hatte einige interessante Elemente, aber ja, also, großes Highlight war es nicht. Standard-Filler-Episoden mit den Detective Boys, die halt keine besonderen Elemente irgendwo hatte. Ja, von daher nicht mal lustig, so wie die vorigen Detective Boys Folgen. Von daher denke ich mal, 2 von 5 Feuerwehrautos sind hier, glaube ich, angebracht, oder? Ja, also ich fand ihn durchweg langweilig, ehrlich gesagt. Hat meine Leidenschaft nicht entflammt, 1 von 5 Klanghölzer, mit dem man durch die Straßen geht. Ja, also es war für mich seit längerem mal wieder eine Episode, die ich gesehen habe. Daher war ich ein bisschen, ja, habe ich es gerne gesehen, sag ich mal so, weil ich eine längere Pause gemacht hatte, auch über den Jahreswechsel. Oh ja, den war ja im letzten Jahr, naja, wie auch immer. Und ja. Ich fand sie jetzt nicht so schlecht, also war eigentlich so ziemlicher Durchschnitt, denke ich mal. Und das Ende fand ich sehr überraschend und war jetzt aber, ja, also ich würde vielleicht dann so 2,5 bis Durchschnitts 3 von 5 Spielplätzen geben. Also ich würde sagen, kann man sich mal anschauen. Ja, wenn man nichts zu tun hat, kann man sich das anschauen. Ja, es gab noch bessere Folgen, meiner Meinung nach 804 und 805. Conan und Ebisos, Kabuki, Juhu, Shiban, Mysterium, Teil 1 und Teil 2. Worum geht es denn da? Ja, das ist das alljährliche Neujahrsspecial, was es ja bei Detektiv Conan im japanischen Fernsehen gibt. Und ja, ist als Episode sozusagen schon leicht untertrieben, denn die Episoden gehen jeweils, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Also es hat schon Filmfieber, kann man sagen. Und ja, es geht halt um dieses Kabuki-Theater, das... Ja, kennt man vielleicht in Japan, einige von euch kennen das vielleicht so, ich persönlich kenne es jetzt auch nicht so. Und da spielt halt ein, ja, berühmter japanischer sozusagen Kabuki-Darsteller mit, den Namen weiß ich jetzt allerdings auch schon gar nicht mehr, weil die Tour wirklich... Ichikawa Ebisu, der 11. Genau, Ebisu, genau so heißt er, ja. Genau, und... Der spricht sich ja auch selbst. Ja, genau, der spricht sich auch selbst, das war halt das Besondere auch daran und... Ja, im Prinzip ja, wird man in der ersten Episode sozusagen auch in das Theater mit eingeführt und es ist wirklich eine lange Episode, also das jetzt zusammenzufassen, da brauche ich einen eigenen Cast für. Muss ich mal bei Philipp anfragen, ob das und ja, machen wir morgen. Ganz kurz nur gesagt, also in der ersten Folge geht es darum, dass sie halt dieses Theater besuchen und ja, die Sonoko und Ran und so, die sind alle sind hin und weg von dem Schauspieler und ja, es wird in diesem Theater kommen halt Masken zum Einsatz und die haben sich eine ganz spezielle Maske bestellt, die aus verschiedenen Blickwinkeln sozusagen dich immer anders anguckt, so eine optische Täuschung quasi. Und die wird halt auf einmal gestohlen, die ist halt nicht mehr, die ist nicht mehr da, wenn sie gestohlen wurde, ja. Dann Nein, Kaido geht diesmal nicht. Man findet die nämlich später im Auto vom, weiß ich jetzt nicht, wer das war, auf jeden Fall vom Teammitglied von einem und der ist allerdings erwürgt worden mit so einer automäßigen Selbsterwürg-Apparatur, also hat das ja irgendwie mit dem Motor gedeichselt und sich dann selbst erdrosselt und ja, daneben ist der Koffer, die Maske ist nicht da und dann geschehen auch noch andere seltsame Vorfälle im Theater. Einer der Mitglieder wird plötzlich auch krank, bricht zusammen, muss ins Krankenhaus. Also wirklich alles sehr mysteriös. Und die Suche beschäftigt sich halt mit dieser Maske. Und ja, Conan ermittelt natürlich auch fleißig. Und bei diesen Ermittlungen gerät Conan dann selber ins Visier des Täters, wird durch einen Elektroschocker ausgenockt und wird dann in einem... Baugebäude sozusagen, Abrissgebäude gefangen gehalten und ja, das Gebäude wird leider abgerissen, weil die Baustellenmitarbeiter das nicht mitkriegen, dass da einer noch drin ist und ja, da beginnt sozusagen der Wettlauf gegen die Zeit. Conan aus dem Gebäude gerettet werden? Wird die Maske gefunden? Was hat es mit den ganzen mysteriösen Vorfällen im Theater auf sich? Also wirklich sehr spannend und auch teilweise lustige Elemente sind auch mit drin, also ja, hat wirklich Filmfieber, diese beiden Episoden. Man braucht ein bisschen mehr Zeit, um sie sich anzusehen, aber wenn ihr die Zeit aufbringen könnt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Ja, ich hatte mich ja erst gewundert, dass die Folge eine Stunde lang geht, also die erste. Ich habe eingeschaltet und dachte mir, ja, okay, halbe Stunde, ganz normal. Und auf einmal war dann eine halbe Stunde noch nicht Schluss. Und ich saß dann da und dachte mir, hä? Hab natürlich sofort bei Con News nachgeguckt und bin dann auch drauf gestoßen, dass die Folge ausnahmsweise eine Stunde lang geht. Habe ich vorher irgendwie gar nicht richtig realisiert. War dann sehr erfreut. Ein einstündiges Special hatten wir auch länger nicht mehr. Ich glaube, das letzte war das mit Jody und Conan da im Park, wo Bourbon sich verkleidet hatte. Ja, wenn man das Verschwinden von Conan in Ogawa nicht dazu zählt. Ach ja, das kam ja auch noch, ja. Also von daher hat mir sehr gut gefallen, auch mit dem Ibiso, dass der hat doch, glaube ich, auch gesagt, dass er der echte Ibiso wäre. Naja, der ist ja sozusagen der echte, aber irgendwie auch nicht, ne, weil es ja Detektiv Conan ist. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Zwei sehr schöne Folgen. Ich vergebe da durchaus 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ich fand das Special ganz nett, die beiden Specials, zweimal eine Stunde Specials. Ich muss aber sagen, dafür, dass es insgesamt 2 Stunden waren, fand ich es teilweise ein bisschen zu langatmig. Also da hätte man ein bisschen straffen können. Das mussten jetzt nicht unbedingt 2 eine Stunde Specials sein. 1 und dann noch vielleicht 20 Minuten hätten gereicht, finde ich. Gab ganz nette Charaktermomente. Das Mysterium war jetzt, ja, so lala. Ai hat mal wieder was zu tun. Ai ist toll. Anime-Macher. Ja, die Anime- und Filmmacher pushen ja immer sehr Ai und wollen auch irgendwie Con und Ai die Beziehung immer ein bisschen pushen, was Gosho ja eigentlich im Manga nie macht. Na gut, wem es gefällt, ne? Sonst in der zweiten Folge diese 20 Minuten, wo Con da in diesem in diesem Gebäude ist. Ich habe das mal als wo er sich da irgendwie raus MacGyvert, habe ich mal irgendwo gesagt. Habe ich mich gefragt, warum? War das jetzt nötig, dass das da mit drin war? Hätte man von mir aus alles auch rausschneiden können. Naja, also insgesamt besser als Filler-Standard. Ja, 2,5 bis 3 nervigen Gören, wie bereits gesagt. Gibt's da von mir? Ja, dann bewerte auch in einem besseren Rahmen, sag ich mal, weil es ja für mich wirklich Kino-Feeling war, sag ich mal. Kenne ich ja nur sonst von den deutschen Filmen hier. Und gebe 4 von 5 Masken. Wo ich ja auch, weil es ja bei mir auch so war, nach der ersten Episode fing ja im Prinzip die Ermittlung auch eigentlich erst an, weil vorher ging es ja nur, kamen ja nur mysteriöse Fälle und so, und in der zweiten Episode ging es dann erst mit den Ermittlungen los, also war auch mal was Nettes. Gut, dann kommen wir noch kurz zu den nächsten Episoden. Es lief ja jetzt schon die Illusion des Bauchredners, Teil 1 und Teil 2. Der erste Teil im Januar noch, der zweite Teil dann schon am 6. Februar. Zudem am 13. und 20. Februar die Gaststätte des Kamaitachi, wenn man das so aussprechen darf. Das ist ja der Fall mit Heiji. Und dann kommt am 26. Februar die Präfekturpolizei der Dunkelheit, Teil 1. Und natürlich in der darauffolgenden Woche der zweite Teil, dann im Anfang März. Das war ja der Fall mit Nagano. Genau, wo dann auch der Kuroda, mir fiel der Name gar nicht ein, Kuroda hieß er. Auftaucht. Ja. Leser des deutschen Mangas kennen das bereits, weil wegen der Genau, Band 86. Ist der deutsche Manga vorbeigezogen, aber das hält jetzt auch nur bis Ende Februar, dann ist der Anime wieder vorbei. Genau. Uns. Also jetzt endlich wieder Manga-Folgen, die dann folgen. Filler-Flut ist vorbei. Auch richtig guter Stoff. Tachi und Kawanakajima, beziehungsweise Präfekturpolizei Dunkelheit, das sind richtig gute Fälle. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Ja, das werden wir machen. Und dann im nächsten News-Podcast kommen dann mehr Details. Genau, wie gewohnt. Und wir machen jetzt weiter mit dem Manga in Japan. Da haben wir wieder einige Spoiler für euch. Und zwar wird zunächst der letzte Fall abgeschlossen mit Kapitel 941. Die Wahrheit der Zeugenaussagen, das hatten wir ja schon im letzten News-Podcast größtenteils besprochen. Ja, wo die Detective Boys den Täter alle unterschiedlich beschreiben. Mhm. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Fall, die Kapitel 942 bis 944. Das ist mal wieder ein Fall mit Inspektor Chiba, nicht wahr? Ja. Klasse. Chiba steht im Fokus, das erste Kapitel heißt auch Chibas schwieriger Fall. Denn er hat an einem kniffligen UFO-Fall zu knabbern, wo der Zeuge sagt, Aliens waren es, wo man auch nicht genau weiß, was man davon halten soll. Dazu gibt es, wenn es Chiba gibt, gibt es ja inzwischen auch mit Naiko seinen Romance-Subplot, der natürlich auch in diesen Kapiteln eine Rolle spielt, denn die Kollegen von Chiba, von Naiko, aus dem Verkehrsdepartement sagen nämlich, ah, Schieber, der ist so fett. Der ja. wird, so fett wie der ist, wird er als Single-Enten. Genau, wird er als Single-Enten für ewig fett bleiben und dann total irgendwann verenden. Und dann findet Naeko nicht gut und deswegen schickt sie ihm Diätbücher anonym. Auf das Paket schreibt sie nur drauf, von deinem größten Fan. Übrigens, in diesem Kapitel erfahren wir das erste Mal den Vornamen von Shiba. Ja. Er heißt Kazunobu. Ah, jetzt hast du gespoilert. Ah, wir sind ja im Spoilert. Ja, genau. Wir sind doch im Spoilert. Ja, genau. Darf alles hier gespoilert werden. Con denkt in diesem, ich weiß nicht, haben wir, das Ende vom letzten Kapitel wäre vielleicht noch interessant. Nämlich, Con bemerkt, dass Ai dem Mädchen aus dem Zimmer von Masumi ähnlich sieht. Ja. Das fällt ihm auf. Am Ende von 941, da denkt er jetzt am Anfang noch drüber nach, was das bedeuten könnte. Unter anderem auch für Akemi und Akai die Beziehung. Ja. Und das haben wir im Jahresrückblick auch schon besprochen. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Das spielt jetzt auch leider keine Rolle mehr. Wurde bis jetzt nicht wieder aufgegriffen. Jedenfalls, der UFO-Fall plätschert halt so vor sich hin. Es gibt der Verleger eines UFO-Magazins wurde ermordet. Und der Einzige, der noch dabei war, war sein Redakteur. Und die Polizei verdächtigt den Redakteur, aber der Redakteur sagt, es waren Aliens. Und Kogoro, Conan und Ran kommen zu dieser Stelle hin, weil eine Oberschülerin von der Schule, wo das Verbrechen passiert ist, die heißt Hina, heuert Kogoro an, dass er das aufklären soll, weil sie hat ein UFO gesehen, auch. Unabhängig davon. Deswegen möchte sie das untersucht haben. Interessant ist dabei noch, dass Hina selbst in der Heido-Oberschule am Karate-Club ist. Deswegen kennt sie Ran und hat gegen Ran mehrmals schon im Karate verloren. Das heißt, da ist auch eine Beziehung da. Und sie kennt dementsprechend auch Makoto, den Freund von Sonoko. Denn Makoto war früher, bevor er nach Europa ging, an der Heido-Oberschule Captain des Karate-Teams. Deswegen kennt sie die auch. Vielleicht kommt Hina also nochmal wieder, weil sie jetzt schon so viele Beziehungen zu den anderen Charakteren hat. Das wär schön. Man weiß es nicht. Ja, sie ist auch sehr, sie hat so ein sehr feuriges Temperament, das ist ganz lustig. Sie sagt, und dann sagt Con nämlich an einer Stelle, wenn das wirklich Aliens waren, dann könnten sie rauskommen und ich auch versuchen zu ermorden. Und dann sagt sie, dann mache ich die Aliens mit meinen Karate-Skills fertig. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf, sagt sie. Und ja, der Fall plätschert vor sich hin, Shiba wird immer dünner. Durch die Diätpakete, die Naeko ihm gibt, der Fall spielt so insgesamt so über mehrere Wochen verteilt. Und am Ende ist Shiba total dünn. Ja, extrem sieht dünn, voll so dünn, anders gezeichnet aus. Ja, so dünn, dass Ran ihn erst nicht wiedererkennt. Und ja, dann wird der Fall aufgelöst und plötzlich finden die Kollegen von Naeko finden den Shiba jetzt plötzlich total interessant. Attraktiv. Und das finden, ja, und das finden Naeko auch alles ganz toll, bis sie ihn plötzlich selber schnappen wollen für sich. Und dann sagt Naeko, Moment mal, was? Und dann ein paar Tage später ist Shiba wieder dick, weil diesmal hat er statt Diätbüchern Schokolade zugesendet bekommen und es jetzt konnte sich nicht zurückhalten und ist wieder dick. Und daraufhin sagt Megure, aber nicht mit dem Essen übertreiben, der Körper eines Polizisten ist sein wichtigstes Gut, woraufhin Shiba natürlich sagt, das sagt der richtige Inspektor. Ja. Das war sehr lustig. Und damit ist dieser UFO-Fall abgeschlossen. Das war der letzte Fall im 2014. Jetzt sind wir also mit dem nächsten Fall in 2015 angelangt, nämlich 945, gemeiner alter Mann, 946, das wahre Ehepaar und 947, Lieblingsmotto. Und es geht um Shukichi und Yumi. Mal wieder. Ich dachte, das wäre schon längst vorbei, aber nein, jetzt. Nein, ist noch nie vorbei. Er hat noch nie alle sieben. Doch, hat er doch schon. Hat er? Beim letzten Fall, wo er doch extra eine große Pause gemacht hat während seines Matches da und nach Tokio gereist ist zu Conan und dann dieses Rätsel gelöst hat, ist er auch schon im deutschen Manga herausgekommen. Ah, und da hat er schon jetzt doch alle sieben. Da hat er alle sieben gehabt und jetzt geht's ja wieder weiter. Warum noch immer? Was hat sich denn Aoyama dabei gedacht? Mann, ey. Naja. Ja, man weiß es nicht. Jedenfalls, Yumi und Miwako Sato sind halt, haben einen freien Tag und sind zusammen shoppen und essen. In der Innenstadt von Tokio unterwegs und sehen auf einem riesigen Fernsehbildschirm irgendwie Shukichi Haneda Taiko Meijin in einem Titelmatch 3-3, gerade schwierig, und Yumi erkennt zum ersten Mal, das ist ja mein Ex-Freund. Und jetzt realisiert sie endlich, dass alle sieben, die Shukichi gemeint hat, als er den Umschlag gegeben hat, die sieben Shogi-Titel waren. Ja, und den Umschlag hat sie aber nicht mehr. denn sie hat ihn als Lesezeichen benutzt für Magazine und hat die Magazine heute in den Müll geworfen, den Stapel. Genau heute. Ja. Ja, genau an dem Tag. Und dann sagt Miwako halt, ja, aber da können doch Heiratsdokumente drin sein. Und dann sagt Yumi, nach, ich will eh nicht so heiraten und so. Ach ja, na gut, aber du weißt schon, so ein Shogi-Spieler verdient schon mal so 100 Millionen Yen im Jahr. Das sind ungefähr 800.000 Euro. Und dann sagt Yumi, 100 Millionen Yen? Und dann Szenenwechsel, sie sind beim Apartment und der Müll ist schon weg und Yumi weint. Aber der Müll ist nicht ganz weg, denn es ist heute gar nicht der Mülltag und der Hausmeister hat den Müll einfach nur wieder zurückgebracht, weil sie den am falschen Tag runtergebracht hat. Sie treffen an Yumis Apartment auf die Detective Boys und Con findet das eben raus, dass der Müll noch beim Hausmeister ist. Dann suchen sie den Müll, finden ihn, aber der Umschlag ist nicht da. Dementsprechend könnte er beim Hausmeister sein. Also geht sie zum Hausmeister und der ist tot. Nein, Quatsch. Was? Dieser Fall kommt ohne Mord aus. Der Hausmeister ist nicht tot. Ich dachte gerade. Aber damit könnte man vielleicht gerechnet haben, dass plötzlich wieder einer tot ist. Aber nein, ein Fall ohne Mord. Ja. Immerhin. Jedenfalls, der Mann hält den Umschlag zurück, weil er ein Fan von Shukichi ist und findet, dass Yumi ihn ablenkt in seinen Shugi-Ambitionen und testet sie eben mit einem Rätsel. Sie muss ein Rätsel lösen, damit sie den Umschlag wiederbekommt. Und Con und die Detective Boys sind da auch dabei. Es geht in diesem Fall viel um japanische Redewendungen und Sprichwörter. Unter anderem auch ein Sprichwort, um sich die Quadratwurzel von 5 zu merken, gibt es im Japanischen. Nämlich ein Papagei singt am Fuße des Berges Fuji. Das klingt im Japanischen eben wie die ersten 8 Stellen der Quadratwurzel von 5. Viel Spaß mit dem Übersetzen für den deutschen Manga. Das gibt Parandotizen, glaube ich. Ja, also da wird ungefähr so viele Sterne wie in den Anime-Film kommen. Oh Gott, 7 Sterne. Das wird da übrig sein. Jedenfalls, Yumi schafft es, den Umschlag nach langen Rätseln zu kriegen, aber es ist zu spät. Shukichi hat sein Match verloren und hat den Oshu-Titel verloren. Hat jetzt nur 6 der 7 Shugi-Titel. Da auf der Hochzeitslizenz stand, dass der männliche Partei eben als Beruf 7 Titelträger des Shugi ist, ist die Lizenz ungültig. Sie könnten natürlich jetzt trotzdem heiraten, aber Shukichi zitiert seinen nicht blutsverwandten Bruder. Da muss man dazu sagen, falls man das nicht weiß, im Japanischen benutzt Shukichi ein Wort, das so ziemlich alles bedeuten kann. Das kann Stiefbruder, Adoptivbruder, Schwager oder auch Blutsbruder, also halt so eingeschworener Bruder heißen. Deswegen nicht blutsverwandt. Also alle, die legal gesehen dein Bruder sind, aber nicht blutsverwandt sind. Das ist ja für diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse nicht ganz unwichtig. Ja, diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse, ja. Und dann zitiert er eben seinen Bruder Koji Haneda, das mit seinem Lieblingsmotto, deswegen heißt das Kapitel Lieblingsmotto das letzte, halte dich immer an deinen ursprünglichen Plan und deswegen heiraten sie erstmal nicht. Yumi zerstört die Heiratslizenz und sagt aber Shukichi, wenn er wieder alle 7 hat, soll er sie anrufen und sie wird sich alles anhören, was er zu sagen hat. Schön. Dann merkt sie aber, dass Titel nur alle einmal im Jahr ausgespielt werden und wie doch heiraten, aber Miwako hält sie davon ab. Blöd gelaufen. Ai hingegen, das ist jetzt vielleicht noch das Wichtigste am Ende, dann sind wir auch mit den Kapiteln durch. Ai am Ende sagt, Koji Haneda, Con, hast du diesen Namen schon mal gehört? Ja, das war ein Shogi-Spieler auch und der hat auch Schach gespielt als Hobby und ist deswegen auch mal nach Amerika gefahren, um da hobbymäßig am Turnier teilzunehmen. Und ist dabei beim Unfall verstorben und Ai sagt, ich habe den Namen auch schon mal gehört, er stand auf der Opferliste des APTX, zwei Namen unter deinem. Du, du, du. Und damit endet das Kapitel. Ein schönes Ende. Ja, das war mal wieder, die APTX-Liste ist jetzt wieder wichtig aus Band 18 damals. Wird auch nochmal gezeigt, also Gosho greift wirklich ganz weit zurück mit Koji Haneda. Ich glaube im deutschen Band hieß er Hiroshi Haneda. Ja. Fälschlicherweise, weil man weiß nur, wenn man das dann nur gelesen sieht, gibt es natürlich viele Wege, das zu übersetzen. Das heißt ja weiterhin Hiroshi, ich hoffe nicht. Das nee, oh Gott, hoffentlich nicht. Nee, sonst haben wir ja noch einen zweiten Professor. Ja, nee, Koji Haneda, genau. Und das waren jetzt die ganzen Kapitel. Kapitel 948 kommt am 10. Februar raus. Gosho hat eine Woche Pause gemacht. Genau, wir berichten dann wieder darüber auf conninews.org und natürlich hier im News-Podcast, selbstverständlich. Also den UFO-Fall fand ich so lala. Denk mal, es ist alles recht Durchschnitt, oder? Also für mich alles 3 von 5. ganz pauschal heute, ganz ja. Standard, alles mal. Also ich würde sagen, der UFO-Fall 2 von 5 und der Fall mit der Heiratslizenz 3,5 von 5. Der war schon, mit den Rätseln, das war schon ganz nett, mal was anderes und kein Toter. Das Ende war sehr schön, ja. Also das. Ja, und dann, noch, und dann am Ende natürlich nochmal die Offenbarung. Ja, ich fand auch die Kapitel, ja, Kapitel sehr gut, muss ich sagen. Also Chiba war interessant, war auch mal ein bisschen anders. War für mich so ein Durchschnittsfall. Deshalb gebe ich da 3 von 5 Diätpillen. Und ja, der Haneda-Fall, ja, den fand ich sehr interessant. Auch wirklich, ich war sehr überrascht, dass es keinen Mord gab. Ich war beim Lesen so, na jetzt, jetzt müsst ihr aber langsam mal, ne? Also, wie bei der Filler-Episode, wann bringt der ihn um los? Ja. Wo ist die Leiche? Ja, also okay. Es war wirklich, war schön, muss ich sagen. Also war mal was anderes, dann so dieses kleine Rätselspielchen da und dann auch die Beziehung zwischen Haneda und Yumi. Ein bisschen blöd fand ich dann halt, dass es da nicht das ersehnte Happy End gab. Und dann, ja, aber eben jetzt halt auch die Mystery-Elemente, die halt mit dabei sind. Einmal noch Ai und das Mädchen, die Ähnlichkeit. Dann aber auch wieder Haneda und sein Bruder und was da jetzt alles auf uns zukommt. Und ja, ist schon was Besseres, freue ich mich sehr auf die deutsche Veröffentlichung, auch wegen der Wurzeltheorie, und vergebe 4 von 5 Shogi-Steine. Ja, dann sind wir doch durch, nicht wahr? Jep. Dann kann ich ja noch die Verweise endlich das erste Mal in diesem Jahr präsentieren. Wir haben einen Twitter-Account, twitter.com/connennews, facebook.com/connennews, instagram.com/connennews, Snapchat haben wir auch, da heißen wir auch connennews, den Connencast könnt ihr auch auf iTunes hören. Dort sind wir als ConnenCast oder auch unter ConnenNews zu finden. Einfach mal suchen und uns kostenlos abonnieren und alle Ausgaben dann auf eurem Ei-Gerät hören. Also Ei, also dieses kleine I. Oder auch bei iTunes natürlich. Was haben wir noch? War es das schon? Achso, ja, ConnenForum.org, ConnenNews.org, ConnenWiki.org, unsere drei Webseiten. YouTube. Ja, YouTube.com/ConnenNews, da auch exklusives Hintergrundmaterial aus diesem Connencast. Ja, das war's. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Okay, sagt man nicht mehr im Februar, aber tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ja, kein Problem, kannst immer ein frohes neues Jahr wünschen, gerade weil wir uns ja jetzt auch das erste Mal in diesem Jahr wieder hören. Und genau. Ja, ist aber hoffentlich nicht das letzte Mal und ich freue mich auf weitere Connencasts, auf ein weiteres tolles Jahr mit euch und sage tschüss und ja, freuen wir uns auf weitere Conan-Momente. Bleibt uns gewogen wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.